Kundgabe 5839. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.12.1953. Entziehen der Kraft aus dem Wort Gottes. Holet euch die Kraft stets aus meinem Wort und wisset, dass ihr sie benötigt. Denn was ihr auch beginnet, wird euch nur zum Heil gereichen, wenn ihr meine Kraft dafür in Anspruch nehmet. Lasset mich zuvor zu euch reden, oder auch sprechet ihr selbst mich an, auf dass ich euch antworten kann, auf dass ich euch meine Kraft zuwenden kann. Und so sage ich nur immer wieder, schaltet mich nicht aus euren Gedanken aus. Glaubet nicht, aus eurer Kraft allein fähig zu sein. Denn eure Lebenskraft, die euch zur Verfügung steht, könnet ihr auch im verkehrten Sinne nützen. Und dann ist sie wertlos gewesen für eure Seele. Ich aber versorge euch ständig mit Kraft, indem ich euch mein Wort zuleite, dem ihr die Kraft entziehen könnet, so ihr sie benötigt. Ihr alle wertet mein Wort viel zu wenig aus. Ihr alle besitzt etwas Köstliches und nützet es zu wenig. Und darum leidet eure Seele Not. Löset nicht die Verbindung mit mir, sondern knüpfet sie stets fester, auf dass ihr euch geborgen fühlen könnet, auf dass ihr niemals ohne Kraft seid. Denn ihr seid von Feinden umgeben, denen ihr meine Kraft entgegensetzen müsset. Wollet ihr siegen über diese? Ihr seid von finsteren Mächten umgeben, die euch abzudrängen suchen von mir. Wie wollet ihr ihnen Widerstand leisten, wenn ihr selbst kraftlos seid? Fordert stets meine Kraft an und empfanget sie, indem ihr mich selbst zu euch sprechen lasset. Und keine Macht der Finsternis wird je über euch Gewalt erlangen. Nur der ist Sieger, der sich meiner Kraft bedient. Und der nur bedient sich meiner Kraft, der ständig seine Gedanken mir zuwendet und der darum alles beginnt mit mir und niemals ohne meinen Segen wandelt. Zu ihm rede ich jederzeit, und sein Herz wird nicht zu zagen brauchen, denn es empfängt von mir ungemessen Kraft und Gnade. Amen.